Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, kehrte nach ihrem Besuch in der Volksrepublik China am 2. Juni mit einer Maschine in die TVRK zurück.